So, heute ist der letzte Vortrag. Dann morgen, ich schlage vor, wir haben darüber schon mit Thomas gesprochen. Der Kurs geht zum Ende Mittag. Dann wir machen wie üblich bis 10 Uhr. Dann von 10 Uhr bis 12 Uhr. Wir können zusammen Tee trinken und noch darüber diskutieren, was wir gelernt haben und was es noch, wie man auch das, was man hier lernt, Sutta im täglichen Leben anwenden soll, mit eigener Praxis in Zusammenhang bringen soll und alle anderen Sprachen, alle anderen Fragen, die es gibt, können wir besprechen in aller Ruhe. Dann der Michael wird noch, dass wir was rezitieren. Dann am Ende mache ich so traditionell ein bisschen Rezitation. Das wird dann Ende vor dem Mittagessen. Und jetzt wir sind gekommen zu der Zeitpunkt, wo so der Kommentar, wo der unsere Held Pakusati dann macht Durchbruch. Nachdem der Buddha sagt, erklärt Zustand von dem Arahat, das wird dann weiter erklärt und dargelegt, der Pakusati, da er besonders intelligent ist, es ist kein ordentlicher Mensch, deswegen der Buddha hat so viel Mühe sich gegeben, dass er selbst ihn um ihn zu begegnen gekommen ist, da er weiß, dass weil der Buddha ist Allwissende, er weiß auch, dass er bald zu sterben hat. Wir haben darüber gesprochen, wenn man eigene Zeitspanne sieht und wenn man eigene Vergangenheit gesehen hat, kann man auch eigene Zukunft sehen und wissen, wie lange es da noch zu leben ist. Derjenige, der sich tichtig mit Meditation beschäftigt, kann zu dieser Erkenntnis kommen. Es ist nicht so schwer, indem man Vipassana an vergangenen Objekten übt, kann man dann Zeit, den Geist in Vergangenheit führen. Und wenn man Geist in Vergangenheit führen kann, dann kann man auch den Geist in Zukunft führen. Das ist kein Problem. Nur wenn wir das machen, ist unsere Kenntnis sehr, sehr matschig und nicht klar, wenn der Buddha Allwissen mit Perfektion in Meditation, er weiß genau. Dann er hat den Geist von Pakusati untersucht und er weiß, er hat bald zu sterben. Wenn er es nicht schafft, schafft er es nie in diesem Leben. Und er hat alle Voraussetzungen, dass er das schafft. Und eben weil er sogenannte Vipachitanyu heißt, besondere intelligente, klare Intelligenz, das sehr gleich die Sachen zusammenfassen kann. Der Buddha braucht nicht lange Erklärung, er kann gleich die Sachen zusammenfassen und er weiß, wenn der Buddha lehrt so, was ist sein Ziel, wo er ihn bringen möchte. Das versteht er genau. Deswegen ist die Erklärung auch sehr kurz. Und er ist auch sogenannte Ughatitanyu. Ughatitanyu heißt, er braucht nur sehr, sehr essentielle Kernerklärung, damit er zu Klarheit kommt. Im Gegenteil zu uns ordentlichen Menschen, wir brauchen lange Erklärungen und immer wiederholt, bis wir zur Klarheit kommen. Aber dieser König Pakusati ist ein besonderer Mensch. Und nach dieser Erklärung wie die Gefühle funktionieren und wie sie unbeständig sind und wie der Geist das mit diesem, er versteht gleich, dass der, wenn die Gefühle so unbeständig sind, der Geist auch unbeständig ist, auch der feineste Geist ist immer mit Unbeständigkeit verbunden, indem er zusammengeschafft ist, indem er gestaltet ist durch Wille, Anregungen. Solange diese Wille, Anregungen da sind, dann gibt es keine Freiheit von Vergänglichkeit. Und dann er fängt an mit, weil wie wir gesagt haben, der Pakusati ist besonders intelligent. Dann er fängt gleich mit Gleichmut. Gleichmut ist sozusagen Hauptinhalt von, wie wir gestern schon erklärt haben, Gleichmut ist Hauptinhalt von Bodhi, von Erleuchtung. Oder Erleuchtung, man übersetzt Erleuchtung, aber Bodhi heißt eigentlich wecken zu der Tatsache, wie die Sachen wirklich ist, wie die Sachen wirklich sind. Das ist, Bodhi hat mit Verständnis zu tun. Nicht, wenn man Erleuchtung sagt, ist es irgendwelche Licht, das da kommt. Das ist nur, Licht ist nur Begleiterscheinung. Wenn die Weisheit von Samatha und Vipassana ist immer mit Licht verbunden, aber Licht ist nur Seiterscheinung. Was, worüber sich handelt, ist Verständnis. Und Buddhismus ist nur Lehre von Weisheit, von Verständnis. Bodhi ist dann vollkommene Weisheit. Und diese vollkommene Weisheit, Ausdruck für diese vollkommene Weisheit, vollkommene Reife in Samatha und Vipassana, was dann die zwei Aspekte von der befreienden Weisheit sind. Ausdruck dafür ist Gleichmut. Gleichmut ist auch die letzte Glied von Erleuchtung. Alle anderen Glieder von Erleuchtung, die dann zu Gleichmut führen. Und sie werden nur zu Perfektion kommen, zu Vollkommenheit kommen, indem Gleichmut da ist. Und das versteht der Pakusati auch. Er hat lange schon Meditation geübt. Er ist mit dem gereinten Gleichmut von vierten Jhana, er ist schon vertraut. Er kennt diesen Geist sehr gut, deswegen der Buddha, wie wir gesehen haben, fängt gleich mit diesem Geist. Und dieser Geist ist auch dann, wie ich gesagt habe, Inhalt von Erleuchtung. Aber in Jhana, solange man nicht befreit ist, auch in vierte Jhana, was eigentlich beste Jhana für Vipassana ist, solange diese Gleichmut durch Wille, Anregungen zusammengesetzt ist, im Sinne, solange es durch Willeanstrengung, nicht durch reine Weisheit, solange man an diesen Zustand haftet, wird man, kann man nicht zu Durchbruch kommen. dann zum Beispiel Anenja Sutta sagt, in Anenja Sutta, der Buddha erklärt auch, wie man mit durch Vipassana, Samatha und Vipassana zu diesem unerschütterlichen Gleichmut kommt. Und der Ananda dann fragt Buddha, und wenn jemand diese Gleichmut erreicht hat, ist er dann befreit? Und der Buddha sagt, wenn er sich nicht mehr an diese Gleichmut, wenn er nicht mehr an diese Gleichmut anhaftet, dann ist es Ananda möglich, dass er das Höchste erreicht hat. Also Gleichmut wäre dann Inhalt von Befreiung in dem Sinne, dass man an diesen Gleichmut nicht mehr anhaftet. Dass es von nicht durch Wille, Anregungen zustande kommt, sondern rein durch Weisheit. Und Weisheit ist, wie wir gesagt haben, Inhalt von Erleuchtung. Nicht irgendwelche Licht, sondern Weisheit. Und jetzt, wir haben gesehen, auch Meisterschaft von Buddha, indem er, wie geschickt er führt, denn seinen Schüler, wie er weiß über seine Intelligenz, seine Fähigkeiten, dann er erst fängt an, damit er ihm Mut sagt, dass er diesen Zustand, das er schon erreicht hat, er stimmt zu, das ist ein wunderschöner Zustand. Und dieser Zustand ist der beste Zustand, aber man muss weitergehen. Und weitergehen, er zeigt den Weg zu noch höheren Vertiefungen in Arupa Jhanas, wo, wenn wir sie erreicht haben und sie gemeistert haben, dann unsere wenn wir dann mit diesem Zustand sterben, dann bleiben wir so lange, dass man sich auch in Kontinuität von Geist, das wiedergeboren ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann. Aber das ist auch im Rahmen von Vergänglichkeit. Und was im Rahmen von Vergänglichkeit ist, ist muss für jemanden, der tiefe Verständnis, Samatha und Vipassana Verständnis hat, mit Leiden verbunden. Es kann nie Zufriedenheit bringen zu jemanden, der tiefere Verständnis erreicht hat, der tiefere Weisheit. Das ist, was wir gelernt haben. Und nachdem der Buddha so erklärt hat, er zeigt dann den Zustand von dem, der wirklich befreit ist, der ein Gleichmut erreicht hat, das nie mehr zu Ende gehen hat kann. Das haben wir gesagt, das ist ein Zeichen von Arahat ist, diese Gleichmut, das unerschütterlich ist. Und unerschütterliche, diese unerschütterliche Gleichmut von Arahat ist genannt Chalanga, wie wir gestern gesagt haben, Chalanga Upeka. Visuddhimagga spricht von 10 Sorten von Upekka, weil diese Upekka besonders wichtig ist. Die höchste Upekka, die mit Befreiung, mit Reifheit, Vollkommenheit in Weisheit verbunden ist, die der Buddha und die Arahats besessen, ist dann die Upeka, die Chalanga Upeka, Upeka gegenüber alle Objekten von Erfahrung und natürlich gegenüber dem Geist, denn diese Objekte der Erfahrung von den sechs Sinnen erfährt. Diese, das ist dann Reifheit in Weisheit, die gehört dem Arahat und dem Buddha. Und dann, wie wir gesagt haben, haftet er an nichts an der Welt. Wenn er nicht anhaftet, er ist nicht aufgeregt. Wenn er nicht aufgeregt ist, erlangt er persönlich Nirvana. Das heißt, sein Gleichmut wird unerschüttert sein. Er versteht, wenn sein Gleichmut ist unerschüttert, er versteht selbst es, dass da sein Gleichmut unerschüttert ist, in keinen Umständen kann sich diese Lage ändern, dass er hat das geschafft. Er versteht, Geburt ist zu Ende gebracht, das heilige Leben ist gelebt, es ist getan, was getan werden musste, darüber hinaus gibt es nichts mehr. Da kommt unser Held Bakusati zu Klarheit. Er versteht, dass alle, was zusammen geschafft, was geschafft ist, kommt zu Ende und dass das Wahre ist nicht geschafft. Das hat er verstanden, kommt er zu Erleuchtung. Nicht zu vollen Erleuchtung, zu kleinem Erleuchtung. Erst muss man ein Sotapanna werden. Sotapanna wird man, wenn man unmittelbar erfahren hat, die andere Seite von Vergänglichkeit. Nicht intellektuell, sondern durch Vipassana, durch Vipassana weg. Vipassana heißt Klarblick. Also durch Klarblick muss man das erkennen, nicht intellektuell. Und dann, weil er so intelligent ist und so gut vorbereitet ist, dann nach dem Durchbruch, wenn er gesehen hat, dass alles, was geschaffen, gestaltet, alles, was gestaltet ist, ist mit Leiden verbunden, er versteht, dann Ende von Leiden. Wenn man den Weg versteht, versteht man auch Ende von Leiden. Und weil er so intelligent ist, dann sehr schnell nach diesem Durchbruch, dann er hat so gute Samadhi schon, er kann zweite bis zu dritte Zustand von Heiligkeit. Theoretisch kann man gleich von ersten zu dritten, man braucht nicht unbedingt durch den zweiten. Er hat das bis zu dritten Stufe von Heiligkeit geschafft. Und der Buddha gibt jetzt mehr klar, noch mehr umfassende, es ist, obwohl es kurz ist, es ist sehr umfassend, weil es ist so umfassend, dass diese Bakusati hat volle Klarheit gewonnen, was jetzt gemacht werden muss und was noch bleibt. Und der Buddha dann erklärt sehr klar, Zustand von Arahat. Und im Zustand von Arahat, wir haben gesehen, die Bedingungen hier für Nibbana ist, die Weg zu Nibbana. In diesem Sutta sind die sechs Verständnis von den sechs Elementen, die darstellen alles, was man in der Welt erfahren kann. Also die zwei Objekte von Vipassana, die wir schon erwähnt haben. In Vipassana gibt es mehr Objekte, nur Körperlichkeit und Geist, die enthalten diese Objekte, die sechs Elemente. Dann wir haben schon erklärt, dass die Grundlage von Erfahrung ist Berührung, Kontakt. Dann er bringt es zusammen zu Kontakt, mit Kontakt. Und dann, wie wir gesagt, Hauptthema von unserer Vipassana ist Gefühl Vipassana. Und diese Gefühl Vipassana, wenn Buddha erklärt Gefühl Vipassana, er erklärt diese 18 Manopavichara, wie hat er das übersetzt? Die 18 Geist. Arten des geistigen Untersuchens. Arten des geistigen Untersuchens. Wir haben schon gesagt und erklärt sehr klar, dass in den Schriften oft auch Geist wird genannt, das, was Gefühl untersucht, was Gefühl unterscheidet. Weil Gefühl ist, Gefühl heißt Empfang von dem Objekt und das ist Hauptunterscheidung. Alle anderen gestaltende Kräfte des Geistes, alle andere Sankharas, auch Wahrnehmung, das der zweite wichtigste Sankhara ist, geben nur Inhalt, weiterer Inhalt von dem Empfang. Empfang ist der Hauptsankhara. Und nach diesem Sankhara sich alle anderen Sankhara richten. Und jetzt der Buddha erklärt weiter diese, wie es ist im Unterscheidung von also Hauptschaffende Sankhara, von Vedana, von Empfang, bei einem, der schon zur Klarheit gekommen ist, der nicht mehr sein Gleichmut verlieren kann. Und wie ist dann die Lage, wenn er, das heißt hier ein Arahat oder Buddha selbst, wenn er ein angenehmes Gefühl fühlt, versteht er, es ist vergänglich. Es gibt kein Festhalten daran. Es gibt Ajala ist ein Synonym für Tanha. Es gibt kein Durst, wer übersetzt mit Festhalten ist okay, aber es ist wichtig zu verstehen, Festhalten im Sinne von Tanha, von Durst, von Begehren. Das ist dann, es gibt kein Begehren danach, wäre dann noch exakter Übersetzung. Darin ist nichts Ergötzliches zu finden. Ergötzliches heißt, dass er sich nicht Abhinandati, die Nandana, Abhinandana ist Ausdruck von Tanha, von Begierde. Wenn man Begierde hat, Tanha hat, dann was geschieht? Man erfreut sich an den Objekten und dadurch entsteht neue Begierde. Das ist endlose Kette. Und diese endlose Kette ist nichts anderes als Samsara. Deswegen der Geist kommt nicht zu Gleichmut, nicht zur Ruhe. Also darin ist nichts Ergänzliches zu finden. Das heißt, an den angenehmen Objekten, der Arahat oder der Buddha auch versteht, das schmeckt sehr gut, genauso wie alle verstehen, aber indem er keinen Durst für diesen Geschmack hat, dann ist er nicht an diesen Geschmack gebunden. Das werden wir jetzt lernen. Dieser Zustand ist nicht Durst haben für angenehme Objekte, nicht sich erfreuen mit angenehmen Objekten, ist, wenn angenehme Objekt kommt, er weiß, dass angenehme Objekt ist, aber sein Geist greift nicht zu. Deswegen kann er nie seinen Gleichmut verlieren. Was gemeint ist, der Buddha erklärt noch weiter. Dadurch wird er von Gefühl losgelöst. Wie wird man deswegen im Buddhismus, in vielen, vielen Schriften, finden wir Untersuchungen von Gefühl 18. 18, die wir gesagt haben, 18 Manopat. Wie hast du das übersetzt? Wie haben Sie das übersetzt? 18 Arten des geistigen Untersuchens. Untersuchens werden dann zu 36, in dem jede diese angenehmes Gefühl unterscheidet sich in wieder zwei Kategorien von angenehmen Gefühl. Angenehme Gefühl, das gebunden ist, das heißt Amisa, Amisa Sukha oder Amisa Somanasa, angenehmes Gefühl, das gebunden ist. Was heißt gebunden? Er kommt mit Anusaya, mit Tendenz zuzugreifen. Das ist gebundene Gefühl, nicht befreite Gefühl. Wenn wir etwas essen und uns erfreuen an das gute Geschmack oder tasten etwas und erfreuen uns an diese und wir greifen zu, das ist dann unerlöstes, angenehmes Gefühl. Solange wie man dieses Gefühl hat, kann man wissen, genau untersuchen, dass man nicht befreit ist. Solange das existiert, ist unmöglich, dass man von der Welt befreit ist, von Dukkha, Leiden, von Vergänglichkeit befreit ist. Man soll, indem sie sich entschieden haben zu meditieren und denken, dass diese Meditation für sie wichtig ist. Das ist genau, was wir untersuchen sollen. Immer untersuchen, wenn ein Gefühl, angenehmes Gefühl ist, ist er gebunden oder nicht gebunden. Gebunden, greift zu, der Geist greift zu. Nicht gebunden, gelöst, wir schmecken gut, tasten angenehme Dinge, aber der Geist greift nicht zu. Dann diese Tendenz zu Angreifen des Geistes heißt Anusaya. Anusaya heißt eigentlich, Saya ist Schlafen, Anusaya, was, wie sagt man auf Deutsch? Wie, Thomas, übersetzt du Anusaya? Neigung. Neigung im Sinne, dass es die, so lange wir nicht befreit ist, wir befreit sind, gibt es diese Neigung, wenn ein angenehmes Gefühl kommt, zu greifen. Dann Meditation ist die Vipassana ist dann diese Tendenz wahrheitsgemäß erfahren und sich schützen, den Geist zu schützen. Der Weise unterscheidet sich, der Yogi unterscheidet sich, im buddhistischen Sinne unterscheidet sich von Nicht-Yogi, indem er seinen eigenen Geist schützt. Und wie schützt er deinen Geist? Er sieht Gefahr, wenn er angenehmes Gefühl erfährt, dass dieses angenehmes Gefühl wird mit Zugreifen verbunden. Er sieht Gefahr daran. Jemand, der nicht meditiert, er sieht gar keine Gefahr daran. Aber indem sie Yogis werden, sie werden immer Gefahr daran sehen, dass ein angenehmes Gefühl wird mit Zugreifen verbunden. Indem sie das machen, sind sie schon Yogis. Dann diese Amisa heißt eigentlich unter anderem alles, was es wörtlich heißt, rohes Fleisch. Rohes Fleisch ist alles, was mit Materialität, mit Körperlichkeit, mit Grobheit zu tun hat. Durch diese dann Tendenz zu Grobheit, zu Angreifen an angenehme Objekte, ist man mit diese Materialität, grobe Materialität verbunden. Und das jetzt in dieser Welt läuft ganz schnell. Nicht wahr, Michael? So, dann Gegenteil zu Amisa ist dann Nekama. Nekama. Sukha, Nekama Somanasa. Nekama Somanasa ist das angenehme Gefühl, das nicht mit Zugreifen verbunden ist, sondern mit Loslassen. Nekama heißt Loslassen. Also, wenn wir angenehmes Gefühl haben, durch Tasten, durch Schmecken und so weiter, sogar durch Denken, indem wir nicht zugreifen und loslassen, üben wir Yoga. Yoga von Vipassana. das ist im Falle von angenehmen Gefühl. Und jetzt im Falle von, wenn er ein schmerzhaftes Gefühl fühlt, also unangenehmes Gefühl. Was unangenehm ist, ist schmerzhaft. Wenn er unangenehmes Gefühl fühlt, schmerzhaftes Gefühl fühlt, wenn er Dukkha fühlt, dann wie ist er gebunden? Er ist gebunden in dem Sinne, dass er Abneigung hat zu dem Objekt. Solange wir diese Tendenz zur Abneigung haben, mit dem Gefahr, dass sie diese Tendenz unseren Geist ergriffen kann, sind wir nicht befreit. Also Abneigung oder Resistenz gegen diesen, aktive Resistenz gegen diesen Gefühl, das ist dann Bündnis an schmerzhaftes Gefühl. Und wie übt man dann Yoga? Indem man diese, wenn schmerzhaftes Gefühl kommt, man lässt los diese Tendenz zu Abneigung, zu Hass und alle Herrscher, Hass und Ablehnung und Ärger, alle diese diese verschärfte Zustände von Ablehnung. Alles das sind nur verschärfte Zustände von Ablehnung. Wenn der Geist nicht geschult ist, dann diese Ablehnung geht bis zu Hass und bis zu Obsession mit Hass, was der schlimmste Feind des Geistes ist, dass uns die schlimmsten Ursachen, die schlimmsten Sachen, schlimmste Leiden zusammenbringt. Für uns selbst und auch für die anderen. Dann der dritte Fall, wenn er ein schmerzhaftes Gefühl, versteht er, es ist vergänglich, es gibt kein Festhalten daran, deswegen loslassen. Das ist Nekama-Gefühl. Darin nicht Ergetzliches zu finden, Ergetzliches deswegen, wenn er übersetzt mit Ergetz, ist ein bisschen komisch, weil man wird nicht an schmerzhaftes Gefühl ergetzt. Deswegen habe ich erklärt diese Begriff von Tanha. Tanha ist, wenn man auch diese, wenn man Resistenz hat, ist nichts anderes als Ausdruck von Tanha. Von Durst. Deswegen diese die Begierde und Hass ist komplex. Wenn man Begierde hat, unbedingt muss man Hass haben. Wenn man Hass hat, unbedingt muss man Begierde haben. Beide sind Ausdruck von Tanha, von Durst, von Das ist schwer zu übersetzen, weil wenn man auf Deutsch sagt, das klingt ein bisschen komisch, nicht wahr? Das ergänzt sich nicht an schmerzhaftes Gefühl, aber was gemeint ist, wenn man das versteht, ist sehr klar, er hat dann nicht Tanha im Sinne, dass er diese zugreift. Zugreifen ist Tanha. Vielleicht ist keine Befriedigung das bessere Wort. Keine Befriedigung. Naja, wie immer wir es übersetzen, wichtig ist, dass wir verstehen, was gemeint ist. Abhinandana heißt, ist Ausdruck von Tanha. Und die, wenn wir studieren Buddhismus, jeder, der mit Buddhismus zu tun hat und eine langere Zeit sich damit beschäftigt, weiß der genau. Aber wenn man das übersetzen soll, dann ist es schwierig. Abhinandana bedeutet wörtlich sich erfreuen, aber wie kann man sich an schmerzhaftes Gefühl erfreuen? Die Bedeutung ist Durst. Durst ist auch Ablehnung, genauso wie Zugreifen. Dann ich empfinde Gefühl. Dann dritte Möglichkeit, ich empfinde, wenn er ein weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl fühlt, fühlt er als losgelöster. Ich bin wieder anderswo. Wenn er ein weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl fühlt, versteht er, er ist vergänglich, es gibt kein Festhalten daran, darin es ist nichts Ergänzliches zu finden. Was gemeint ist, wenn dieses Gefühl kommt, was ist, wenn man gebunden an neutrales Gefühl ist, wie wird man an neutrales Gefühl gebunden, indem man Nichtwissen hat. Solange Nichtwissen da ist, ist man gebunden an weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl. Man wird nur befreit von diesem Bündnis, von Sklaverei, das damit gebunden ist, mit diesem Gefühl, indem man Nichtwissen loslässt. Wenn man das geschafft hat, dann hat man geschafft Nirvana, weil Nirvana bedeutet nichts anderes als Abwesenheit von Begierde, Hass und Verblendung. Und wovon kommt Hauptgrund von Begierde ist was? Angenehmes Gefühl. Hauptgrund von Hass ist was? Unangenehmes Gefühl. Und Hauptgrund von Nichtwissen ist was? Ist nicht angenehmes und nicht unangenehmes Gefühl. Nicht Grund, sondern die Bündnis, kann man sagen. Deswegen der wie wir schon erwähnt haben am Anfang, ich habe Salayatana Sutta, Salayatana Vibhanga Sutta erwähnt. Es kommt auch in andere Suttas, in Bahuvedanya Sutta und so weiter. Buddha erklärt Vipassana durch Befreiung von Gefühl. Erst muss man das angenehme Gefühl, das mit Begierde zusammenkommt, befreien durch angenehmes Gefühl, das nicht mit Begierde verbunden ist, das mit Loslassen verbunden ist. Das sind sie dabei zu lernen in Jhana. Wenn man in Jhana ist, kann man nicht in Jhana kommen, wenn man nicht loslässt, lernt loszulassen. Weil jede Jhana ist immer mit Gleichmut verbunden. Je tiefer Jhana, desto tiefer Gleichmut. Aber das Jhana ist noch nicht Freiheit. Wenn man raus aus Jhana kommt, dann die Beschmutzungen des Geistes sind wieder da und Gleichmut kommt zu Ende. Und wenn man dann diese Gleichmut von Jhana davon beschmutzt ist, dann man kann dann dann Jhana wird auch, es gibt schmutzige Jhana und reine Jhana. Ganze Untersuchungen, sie finden das in Kanon verschiedene Untersuchungen von Jhana, reine Jhana, drei Sorten von Jhana. Die überweltliche Jhana, reine Jhana und unreine Jhana. Und je nachdem, welche Reinheit von Jhana man erreicht, das die Hierarchie von Himmel. Ja. Die Unreinen dann auch unheilsam? Nein, nein, nein. Es kann in Unheilsam verbunden auch, aber es ist auch mit Meisterschaft verbunden. Das kommt zusammen. Unreine Jhana ist natürlich mit Begierde verbunden und so weiter, aber auch mit in diesem Bezug ist auch mit Meisterschaft zu tun, wenn man von Himmel Hierarchie. Meisterung von Jhana ist auch Inhalt von Weisheit. Das erklärt Buddha auch unter anderem sehr klar im Upaklesa Sutta und so weiter. Sie können nachlesen, der Buddha selbst hat erklärt Inhalt von seinem Bodhi als Prozess von Reinigung von Jhana. Wenn er völlig Jhana erreichen, gereinigt hat von allen Tendenzen zu Beschmutzung, dann hat er volle Klarheit. Aber ist Brahma weltlich frei von Begierde? Ist Brahma weltlich frei von Begierde? Brahma. Ja. Brahma ist, wie kann er frei von Begierde sein? Aber sein Begierde ist sehr, ein sehr... sinnliches Begierde. Also, das landet dann in Rupa. Die Devas in Kama sind nicht befreit. Ich habe nur jetzt mich gewundert über dieses Jhana, wie heißt es, reine und unreine Jhana? Unreine. Unreine Jhana ist mit Begierde? Nicht mit Meisterschaft. Hier diese Hierarchie von Himmel, immer drei Stufen von Himmel, von verschiedenen Jhana-Himmeln sind nach der Meisterschaft in Jhana. So zum Beispiel gibt es diese drei Brahma, diese zweiter Jhana-Himmel, drei, dritter Jhana-Himmel, je nach Meisterschaft von Jhana. Erste, zweite, dritte, vierte. Ja. Erste ist unrein? Nicht unrein. Die Meisterschaft ist nicht genug. Hm? Ist nicht unrein. Es ist rein. Hm? Aber Meisterschaft ist nicht genug. Unrein in dem Sinne, dass es noch mit störenden Faktoren verbunden sind, aber es ist rein schon. Nicht mit Der Brahma ist nicht befreit, er hat auch noch Tanha, aber schon sehr, sehr feinere Tanha, nicht Tanha an feinere Formen, nicht an sinnliche Objekte. Das ist viel, viel mehr entwickelte Brahma. Aber die Brahmas in sinnlichen Bereichen, die haben noch sinnliche Begierde. Aber sie befreien die sinnliche Begierde auf so entwickelte Weise, dass sie sehen, wie wir befreien unsere sinnliche Begierde als Leiden. Wenn sie zu sich kuppeln, die Brahm, die Devas sind, sie nur durch Lachen oder durch Berühren, sie brauchen nicht zusammen schlafen, wie wir machen, dann die höchste Himmel, diese durch die Geisterzeugung vermehren sie sich. So fein ist dann dieses Gefühl von Begierde. Je grober der Geist, desto grober Gefühl von Begierde. Und dann umso grober ist dann die Kupplung. Deswegen, wenn Sie die Deva sehen, wie wir uns kuppeln, dann sie denken, dass wir kämpfen und erfahren unheimliche Schmerzen, dass wir, warum sie wundern sich, warum wir uns so viel weh antun. Weil sie machen dasselbe auf so, so verfeinte Weise. Wie genauso, wenn sie im Wald gelebt haben, wenn sie sehen, wie sich die Affen kuppeln oder so, dann denken wir, dass nur Leiden, gar kein Vergnügen da ist. Also, jetzt kommen wir zu noch detaillierter Analyse. Wenn er ein angenehmes Gefühl fühlt, fühlt er es als losgelöster, wie Samyutta. Losgelöster heißt nichts anderes als einer, der diese Tendenz zu bei angenehmen Gefühl anzugreifen, er hat das schon überwunden. Bei unangenehmes Gefühl, Tendenz zu zurückschlagen, zu Resistenz, zu ablehnen, er hat das schon überwunden. Bei nicht angenehmes und nicht unangenehmes Gefühl, diese Tendenz zu Nichtwissen, also zu Langeweile, Schlaf, gelassen, Schlaf und Langeweile und Müdigkeit und so weiter, das hat er schon überwunden. Wenn er ein schmerzhaftes Gefühl fühlt, das ist wieder, kommt dasselbe, das brauchen wir nicht zu lesen. Er versteht bei der, jetzt kommen wir zu sehr wichtigen Teil, er versteht bei der Auflösung des Körpers mit dem Ende des Lebens wird alles, was gefühlt wird, an dem man sich nicht ergötzt, auf der Stelle gekühlt werden. Also jetzt, wenn er ein Gefühl fühlt, das zusammen mit dem Körper aufhört, versteht er, ich empfinde ein Gefühl, das zusammen mit dem Körper aufhört. Das ist Zustand von Klarheit, von der Arahat. Er lässt sich nicht mehr von dem Gefühl täuschen. Der Arahat, der Buddha, lässt sich nicht mehr von Gefühl täuschen. Deswegen er tretet in Nibbana, Zustand ohne Täuschung. Ich empfinde Gefühl zusammen mit dem Körper. Wenn er ein Gefühl, das zusammen mit dem Leben aufhört, er versteht bei der Auflösung des Körpers mit dem Ende des Lebens, wird alles, was gefühlt wird, an dem man sich nicht ergötzt, auf der Stelle kühl werden. Das heißt, wann wird die Gefühl kühl werden, wenn es nicht mehr Tanha gibt. Das ist Zustand von Nirvana. Nicht mehr Durst da ist. Nicht mehr Durst da ist, heißt, dass wenn angenehmes Gefühl kommt, angenehmes Bild, er kann nicht mehr zugreifen. Wenn unangenehmes, er kann nicht ablehnen. Wenn nicht angenehmes, nicht unangenehmes, er wird nicht verblendet und er bleibt wach. So ist der Kiel, die Beschmutzungen des Geistes werden im Buddhismus auch Fieber genannt. Solange man Fieber hat, hat man eine Tanha. Deswegen der Buddha erklärt, dass diese Welt brennt. Brennt mit was? Mit unseren Beschmutzungen des Geistes. Wenn diese Beschmutzungen des Geistes, die alle mit Begierde, Hass und Verblendung zu tun haben, vorbei sind, dann ist man gekühlt, nicht mehr Fieber. Und das ist der Zustand von Arahat, das weiter erklärt wird. Und weil der Buddhismus ist Lehre der bedingten Entstehung, der Buddha ist einer der Meister der bedingten Entstehung ist, immer kommen diese wunderschönen Beispiele. Bhikkhu, so wie eine Öllampe in Abhängigkeit von Öl und einem Docht brennt und erloschen ist, falls sie keinen weiteren Brennstoff bekommt, sobald das Öl und der Docht verbraucht sind, genauso wenn man ein Gefühl fühlt, das zusammen mit dem Körper aufhört, versteht er, ich empfinde ein Gefühl, wunderbares Beispiel für Erklärung von dieser bedingten Natur von Gefühl. Was bedingt ist, ist vergänglich. Was vergänglich ist, kann nie Vollkommenheit bringen. Und was nie Vollkommenheit bringen kann, kann man nicht als Ich oder als Existenz bezeichnen. Dann, da er Arahat ist, Arahat ist einer, der seine Shamatha und Vipassana Weisheit zu voller Reife gebracht hat, dann er versteht, bei der Auflösung des Körpers mit dem Ende des Lebens wird alles, was gefühlt wird, an dem man sich nicht ergötzt, auf der Stelle kühl werden. Das ist Zustand von dem Erlösten. Er weiß, dass er nicht mehr von Beschmutzungen des Geistes ergriffen werden kann. Dann er bleibt in ewiger Ruhe. Und das andere, heißt es denn, wenn einer an der Stelle noch greift, dass das signalisiert die Wiedergeburt? Oder? Was man greift, das, dort wird man geboren. Was Sie gesehen im letzten Augenblick des Lebens, wenn Sie daran greifen, dort werden Sie geboren. Das ist genau, was passiert. Was Sie jetzt machen, ist nichts anderes, als sich vorbereiten. Wenn Sie angenommen ist, diese Angreifen zu greifen, zu angenehme, ist immer mit Nichtwissen verbunden. Ablehnung von Unangenehme ist immer mit Nichtwissen verbunden. Egal, ob man im guten Zustand geboren ist oder in schlechten Zustand, immer mit Nichtwissen verbunden. Und Wissen heißt, dass man klar unterscheidet. Und wie man klar unterscheidet, ist hier geschrieben. Wie ich erklärt habe, es gibt zwei Richtungen in Vipassana, entweder fünf Skandhas oder Unterscheidung von Gefühl. Und jetzt haben wir diese Gefühl, Vipassana basiert aus Gefühl, weil Gefühl ist hauptgestaltende Kraft von Geist. Dann jetzt kommen wir zu, wir haben gesehen, dass am Anfang schon, dass der Buddha erklärt, dass es gibt vier Grundlagen. Es wird Grundlagen als Grundlagen übersetzt, aber ich habe schon erklärt, dass wörtliche Übersetzung ist nicht Grundlage, sondern Adhitana. Adhitana bedeutet, wie hast du das? Entschlossenheit. Also jetzt sehen wir, warum er hat übersetzt die Adhitana als Grundlage. Weil Adhitana, wie die Literatur erklärt, oder Passada, Entschluss, gibt es zwei Sorten von Entschluss. Ein ist Entschluss in dem Sinne, dass man hat Adimokha heißt, man hat etwas vor. Man hat determiniert etwas. Eine Absicht. Adimokkha ist nicht Absicht. Adimokkha ist genau Entschluss. Adithana und Adimokkha ist ein bisschen anderes. Adithana ist Determination. Und Adimokkha ist Decision. Entschluss. Entscheidung. Die höre ich nicht in Willenskraft. Also hier handelt sich um also zwei Grundlagen. Grundlage im Sinne von Entschluss und dann Grundlage im Sinne von etwas, was man schon erreicht hat. Das ist dann Grundlage von Arahat. Er hat diese Entschlüsse schon erreicht. Er ist schon in diesem Zustand. Aber jemand, der das nicht erreicht hat, er hat noch dazu zu streben. Das ist Objekt von Streben. Das ist zu erreichen. Verstehen Sie? Das ist schwer zu erklären, aber es kommt sehr, sehr klar in dem Text. Also, wenn jemand schon Arahat ist oder Buddha ist, dann diese vier Entschlüsse sind dann Grundlagen. Aber wenn man nicht Arahat ist, ist das dann Entschluss. Man kann sehr schwer übersetzen und diese Nuancen, Feinigkeiten von Sprache lassen sich überhaupt nicht übersetzen. Das ist sehr schwer. Bestreben ist doch das richtige Wort. Dann ist es ein Bestreben. Bestreben, ja, kann man sagen. Adimokkha ist Bestreben, Entschluss, etwas zu machen. Und wenn das erfolgreich wird, wenn es zur Erfüllung kommt, dann steht man schon auf diese Grundlage. Dann braucht man nicht mehr Entschluss zu machen, man ist schon da. Deswegen Grundlage. Aber am Anfang ist es Entschluss, wenn man verstanden hat, wenn man schon die volle Verständnis hat, dann ist es Grundlage. Aber am Anfang ist es Entschluss, etwas zu tun. Wenn man schon getan hat, ist es Grundlage. Man ist schon Teil von Sein. Verstehen Sie? Dann kann man nur nicht bestreben sagen. Das passt dann nicht, wenn man den englischen Decision nimmt, Bestreben vorgeschlagen hat. Das würde dann nicht passen. Naja, wichtig ist, dass wir verstehen, wie wir das übersetzen. Ich überlasse euch. Also ich habe es jetzt so verstanden. Also Adithana ist der Entschluss, aber ich muss noch was tun. Adithana ist Entschluss und ich muss noch was tun. Aber ich muss noch was tun. Und Adimokkha heißt, ich kann es jetzt schon. Nein, Adimokkha heißt einfach Entschluss. Ach so. Adimokkha heißt einfach Entschluss. In Adimokkha ist unbedingt nötig, damit der Geist funktioniert. Ohne Entschluss, der Geist kann nicht funktionieren. Nur wenn Entschluss da ist, können wir ein Objekt wahrnehmen. Der Prozess von Wahrnehmung ist immer mit Entschluss verbunden. Aber diese Adithana ist, ich will was erreichen. Ich habe ein Ziel. Dann, wenn ich das schon erreiche, ich bin schon da, dann ist es Grundlage. Ist klar? Ja, das ist klar. Es ist, also die zwei Bedeutungen sind da. Und erst der Buddha, unser Text ist auch so gegliedert. Erst kommt die, was zu erreichen ist, und dann Buddha erklärt, wie sieht die Sache einer, der das schon erreicht hat, der schon in diesem Zustand ist. Das ist, was er erklärt. Jetzt dieser Entschluss, Buddha erklärt, wie dieser Entschluss kommt zur Erfüllung. Das ist dann zweite Phase von dem Entschluss. Wenn Entschluss kommt zur Erfüllung, versteht er sich so, wenn die vier Entschlüsse, ein für Weisheit, jetzt wird erklärt, wenn sie zur Erfüllung kommen, wie sieht es aus? Entschluss zu Weisheit, Entschluss zu Wahrheit, Entschluss zu Loslassung und Entschluss zu Ruhe. Vier Entschlüsse werden dann vier Grundlagen von Dasein, wenn man Arahat ist. Ist das klar? Also das heißt, wenn die Entschlüsse dann, also wenn das Ziel erreicht ist, also dieses Nirvana, dann braucht nie mehr ein Entschluss gefasst zu werden. Also danach ist der Entschluss überflüssig. Ja, dieser Entschluss kommt zur Erfüllung. Ja, und dann braucht man sich niemals für etwas zu entschließen. Also ein Arahat braucht sich für nichts mehr zu entschließen. Ja, dann ist es Grundlage in diesem Sinne. Ja, deswegen übersetzt er als Grundlage. Das ist diese Feinheit der Sprache, die sich nicht übersetzen lässt. Aber in Pali ist es sehr klar. Wenn man übersetzt Grundlage, das ist dann schon Kommentarinterpretation. Aber die Bedeutung ist Entschluss. Und der Entschluss, das ist Feinheit der Sprache, Entschluss wird dann zur Grundlage, indem man ein Arahat wird. Und dann die Weisheit von Arahat, die Wahrheit von Arahat, die Loslassen von Arahat und Ruhe von Arahat auch sieht so aus, wie jetzt erklärt wird. Ist das klar? Jetzt sind wir 26. Seine Befreiung, die auf der Wahrheit gegründet ist, ist unerschütterlich. Denn jenes ist Unrecht, Bhikkhu, was eine trügerische Natur hat. Das ist nichts anderes als diese Samsara, das wir erleben. Diese Samsara heißt, dass wir an angenehmes Gefühl zugreifen, an unangenehmes Gefühl. Wir ärgern uns. Und wenn nicht angenehmes und nicht unangenehmes Gefühl da ist, wir sind verblendet und wir langweilen uns oder schlafen ein. Das haben Sie auch bestimmt in der Meditation erlebt. Das ist genau diese unechte, trügerische Natur von unserem eigenen Geist, was nichts anderes als Samsara ist, weil Samsara ist eben Geist. Und jenes ist echt, was eine untrügerische Natur hat. Und das ist eben nichts anderes als Nibbana. In Pali-Sprache oder in Sanskrit, in Deutsch kann man das nicht übersetzen. Er spricht von Musa und Mosadhamma. Musa ist von dem Sanskrit-Wurzel Musch, was heißt stellen. In dem Sinne, wir sind das Mahayana, dadurch kommt Mahayana mit dieser, betont besonders die Idee, wir sind schon von Anfang an alle im Zustand von Nibbana, weil das ist echte Zustand, die immer da war, weil unser Zustand des Geistes ist dass er einfach so ist. So wie Natur des Geistes ist in sich selbst schon unbefleckt. Die Befleckungen des Geistes sind zufällig, sind von Objekten gekommen, aber es ist nicht Natur des Geistes. Und was, wenn sie kommen, dann sind sie triggerisch, unecht. Deswegen, sie stellen uns Natur des Geistes. In Pali, in Sanskrit, kann man wörtlich gestohlen. Triggerisch ist das, was gestohlen ist. Und echt ist das, was nicht gestohlen ist, was unsere wahre Natur ist. Das lässt sich kaum übersetzen, deswegen lohnt es sich, sich mit den Sprachen zu beschäftigen, weil man sieht alle diese Feinigkeiten. Und jetzt, ja, unsere Zeit ist schon fast vorbei. Jetzt erklärt Buddha, früher, als er unwissend war, also als er Putujana war, als er ein ungeklärter Mensch war, der sich mit angenehmen Objekten ergötzte und mit unangenehmen Objekten ärgerte und mit nicht angenehmen und nur angenehmen Objekten schlafte, ohne Wachsein oder sich langweilte. So früher, als er unwissend war, erwarb und entwickelte er Vereinnahmungen. Was ist Vereinnahmungen? Was heißt das? Früher, als er erwarb und wegen jetzt nehmen Sie. Moment, ich muss sehen. Upadi, Vereinnahmungen, übersetzt Upadi als Vereinnahmungen. Vereinnahmungen, Upadi ist das, was verantwortlich ist für Samsara. Zugreifen. Upadana. Upadana, Upadi. Und was ergreift man? Die Aggregate von Existenz, die Beschmutzungen des Geistes, die Willen, Anregungen und die Sinnen, Objekte, das ist alles dann Upadi. Also früher, als er unwissend war, erwarb und entwickelte er Vereinnahmungen. Das ist nichts anderes als zugreifen zu den fünf Aggregaten von Existenz, zugreifen zu den Beschmutzungen des Geistes, zugreifen zu den Willanregungen und zugreifen zu den Sinnenanregungen, die uns Unruhe bringen. Jetzt sind jene von ihm überwunden. Das ist, wenn wir in Samsara sind, haben wir fünf Upadana, Aggregate von Existenz, fünf Aggregate von Existenz, die mit Zugreifen verbunden sind. Jetzt, wenn wir Arahat sind, wir haben nicht mehr fünf Aggregate von Existenz, die mit Zugreifen verbunden sind. Deswegen haben wir 5 Aggregate von Existenz, die mit, oder 5 Aggregate von Befreiung. Sila, Samadhi, Panya, dann die Befreiung und die Wissen von Befreiung. Das sind die Aggregate von einem Arahat, von Buddha. Werden die auch Kanda genannt? Sind das auch Kanda? Ja, die sind auch Kanda. Kanda heißt nichts anderes als zusammenbringen. Kanda wörtlich heißt Schulter. Diese Existenz, Samsara, ist ein Last. Und diese Last tragen wir auf den Schultern. Und das ist genau, was Upadana Kanda ist. Also, jetzt erklärt der Buddha diese 4 Grundlagen weiter. Dann hat er, indem er die Vereinnahmungen los wird, dann hat er die höchste Grundlage des Verzichts, der Chaga, erreicht. Denn dies, Bhikkhu, ist der höchste edle Verzicht, nämlich das Loslassen aller Vereinnahmungen, alle Upadis. Dann früher, als er unwissend war, erlebte er Habgier, Gier und Begierde. Jetzt ist überwunden, jetzt ist jenes von ihm überwunden worden und so weiter. Dann dadurch besitzt er Frieden. Besitzt die höchste Grundlage des Friedens, denn dies, Bhikkhu, ist die höchste edle Frieden, nämlich die Befreiung von Begierde, Hass und Verblendung. Das ist dann Frieden. Upasama ist Synonym für Nirvana. Frieden ist Nirvana, ein von den vielen Synonymen von Nirvana ist Frieden. Und Frieden von was? Frieden von Hass. Genau wie Sie sagen. Jetzt hat der Buddha erklärt diese 4 Grundlagen. Und wenn wir so diese 4 Grundlagen haben, wenn wir Arahat werden, dann was passiert? Die Fluten der Vorstellung spülen über einen wie Yatha Thita Manusa Napavatanti. Die Fluten der Vorstellung spülen über einen, der auf diesen Grundlagen steht, nicht mehr hinweg. Manusa Asava. Wir haben am Anfang schon erklärt, was Asava heißt. Asava heißt gären, Asava heißt fließen, Asava heißt das, was uns in Samsara hält, ist der Grund für Samsara ist Asava. Asava, es gibt 3 oder 4 Asavas: Kama Asava, Bhava Asava, Vibhava Asava, Kama Asava, Bhava Asava, Avijja Asava, Ditti Asava, 4 Asavas. Asava gären oder Gift oder Fluss, ne, wie er übersetzt als Flut. Ne? Beeinflussung, habe ich auch schon gehört. Haben Sie gehört, ja? Er übersetzt auch Fluten, okay, geht auch. Fluten der Vorstellung. Okay, geht auch, aber natürlich, wenn man das übersetzt, diese Klarheit geht ein bisschen weg. Wenn Manu Asava, Asava dann heißt Gift auch, Gören, Flut, alles was diese diese Ruhe stört. Und Asava, was Ruhe stört, die Kama, Kama heißt Begierde nach Sinnbefriedigung. Bhava heißt Begierde nach Existenz. Das ist besonders bei den Göttern. Die Göttern haben Begierde nach Existenz, weil sie existieren immer in Freude und sie haben Begierde an das. Dann die Fluten von Nichtwissen und das auch dann verbunden ist mit Fluten von Ansichten. Durch Unwissen haben wir dann, je mehr Unwissen wir haben, desto mehr Ansichten haben wir, wie die Sachen sein sollen und wie sie nicht sein sollen. Und dann gibt es endlose Disputen und Kriege und so weiter. Die Fluten der Vorstellung spielen über einen, der auf diesen Grundlagen steht, nicht mehr hinweg. Und wenn die Fluten der Vorstellung nicht mehr über ihn hinweg spielen, dann wird er ein Weiser in Frieden genannt. So wurde gesagt. Und in Bezug worauf wurde dies gesagt? Bhikkhu, ich bin, jetzt spricht er von Manita. Jetzt, wir haben früher Manu Asava. Manu Asava ist nicht anderes als Manita. Das ist diese Vorstellung, er übersetzt, als ich bin dies, ich. Ja, Tati Damunsa. Asmi iti bhikkhu manitam. I am aham asmi iti manitam. Bhavisanti manitam. Na bhavisanti manitam. Rupi bhavisa. Das ist Vorstellung, wie ich wirklich bin und wie ich sein möchte. Alles das heißt Manita. Und Manita ist nichts anderes, wie wir gesagt haben. Diese Vorstellung ist nichts anderes als Ausdruck von Tanha, Mana und Ditti. Von Durst, von Stolz als Überstolz oder Unterstolz, kann man nicht übersetzen, aber als Vorstellung, dass man etwas wirklich ist und dann Ansicht. Und dann, der Buddha sagt, Vorstellung ist eine Krankheit, Vorstellung ist ein Geschwür, dann alle allen Vorstellungen los sein, ist dann Haupt Inhalt von Befreiung von Manjita. Der Arahat hat oder der Buddha hat ich überwinden, indem er diese Durst, Mana und Ansichten überwunden hat. Weil wir keine, wir sind, wir haben schon unsere Zeit überschritten. Ich werde dann kurz zusammenfassen. Dass er erklärt dann der Zustand von der Arahat. Der Zustand von Arahat ist, dass er jetzt nicht mehr geboren ist, in dem Sinne, dass er keine Ursachen von Geburt erzeugt. Und wenn er beim Sterben ist, dann wird er in Zukunft nicht mehr geboren. Also geschah es in Bezug auf dieses, dass gesagt wurde, die Fluten der Vorstellung spielen über einen, der auf diesen Grundlagen steht, nicht mehr hinweg. Und wenn die Fluten der Vorstellung nicht mehr über ihn hinwegspielen, dann wird er ein Weiser in Frieden genannt. Bhikkhu, behalte diese kurze Darlegung der sechs Elemente im Gedächtnis. Dann diese sechs Elemente können nur verstanden im Zusammenhang mit diesen anderen sechs, 18 und 4, das alles kommt zusammen. Das ist dann die Darlegung von den sechs Elementen. Sechs Elemente ist nichts anderes als Ichlosigkeit. Ichlosigkeit bedeutet sechs Elemente. Wo es kein Ich gibt, gibt es diese sechs Elemente. Darauf jetzt der Pakusati, er ist schon klar darüber, dass jemand, der so spricht und genau weiß, was sein Zustand ist, kann nur der Buddha sein, der Buddha selbst sein. Dann er erkennt ihn. Nicht wegen seinen 32 Eigenschaften von großen Mann und 80 kleine Eigenschaften von großen Mann, sondern wegen seiner Weisheit. Deswegen wird gesagt, wer Dhamma sieht, sieht den Buddha, wer Buddha sieht, sieht Dhamma. Der wahre Buddha ist Dhamma und erkennt Buddha in wahre Dhamma, das er verstanden hat. Dann, indem er verstanden hat, die Dhamma, hat er verstanden, auch Buddha, und er hat verstanden, was er gemacht hat, indem er Buddha als sein Junior genannt hat, dann er entschuldigt sich und der Buddha natürlich sagt, das kommt in vielen, vielen Plätzen in Tripitaka, wenn man verstanden hat, dann ist man schon von den, dann ist man auf dem Weg, sich von den Fehlern befreien. Dann er akzeptiert seine Entschuldigung und dann als Folge, er wird dann Mönch sein, weil jemand, der schon so weit verstanden hat, er kann nur ein Mönch sein, er kann kaum noch richtig in der Welt funktionieren. Und der Buddha sagt ihm, Aber sind deine Schale und Orben vollständig, Bhikkhu? Wir haben schon darüber gesprochen, der Buddha hat Möglichkeit, wenn er will, er kann. So sollen wir glauben, ich war nicht dabei, ich habe nicht gesehen, aber es gab Ordinationen am Anfang, der Buddha sagt nur, wenn er sieht, dass jemand reif ist, sagt nur, komm Bhikkhu, und er hat schon Robe und Schale in der Hand. Sowas wird geschildert in den Schriften, aber hier kommt es nicht vor. Warum? Eben, weil der Buddha gesehen hat, der Buddha hat Klarwissen und klare Kräfte von Buddha ist Kraft von Sehen von dem Geist von anderen. Er sieht den Geist von Pakusati und er sieht, indem er Vergangenheit sieht, Zukunft sieht er auch. Er weiß, er hat zu sterben und er weiß, er hat noch Patisandhi. Er muss noch geboren werden. Deswegen, er macht kein Mirakel und der geht auf Suche nach Schale. Und wo soll er Schale, so Kommentar, wo soll er Schale suchen? Er geht zum Friedhof. Weil in Indien, wir haben schon Zeit überschritten, aber macht nichts. So lange, also wesentliche über Sutta haben wir schon gesprochen. Aber was sagen jetzt mit dem Friedhof? Ja, ich sage, Friedhof in Indien, heutzutage noch, ich war nicht vor langem, ich war in Tibet, noch, diese Tradition existiert, wenn jemand stirbt, heutzutage weniger und weniger, meistens werden die Leichen verbrannt. Aber in Tibet oder früher in Indien war es auch Tradition, dass man die Leichen einfach, es gab einen Platz außer Dorf oder Stadt, jeder, wo man die Leichen gelassen hat. Man hat sie noch heute macht man immer in Indien, wenn sie nach Indien fahren, wenn jemand stirbt, wird er in Kleider umwickelt, ganze, und dann entweder verbrannt, heutzutage meistens verbrannt, am Ufer von Ganga, aber früher immer nehmen sie ihn zu dem geeigneten dort und dort haben sie ihn gelassen. Und dann deswegen die alle wilde Tiere und auch Asketen haben sich immer in den Friedhofen aufgehalten. Und wenn sie was brauchen sie, Kleider und so, findet man auf dem Friedhof. Die meisten, die Mönche damals, waren in Pamsukula und diesen Kleidern, die sie auf den Friedhofen gesammelt haben, waren sie gekleidet. Das war der normale Mensch, der wagte nicht, diese Kleider von der Leiche wegzunehmen, aber der, indem man Sannyasi wird, man lässt die Welt, dann man kann das machen. Das war die Konvention auch. Aber ein normaler Mensch darf es nicht machen. Aber Asket, indem er alles verlassen hat, kann er das machen. Er gehört nicht mehr zu dieser Welt. Warum liegen da dann Schalen auf diesen Leichenfeldern? Sind die Asketen mit ihren Schalen dahin gefahren? Ja, ja. Die dann waren mit den, wenn niemand Schale brauchte, wenn diese Schale nicht mehr verbrauchbar war, dann ließen sie das auch im Friedhof. Und dann geht er zu Friedhof und dort eine Kuh, wilde Kuh, dann durch, nimmt ihn auf die Hörner. Durchbohrt ihn und er stirbt. Und was passiert dann? Dann der Bimbisara, der König von Magadha, erfährt, dass der Buddha in der Stadt ist und er sucht, er erfährt auch von anderen Leuten, dass sein alter Freund König Pakusati, von Taxila, auch in seinem Reich sind, in seiner Hauptstadt sind. Dann er eilt in Suche nach Pakusati überall, fragt er, wo der Pakusati ist. Dann der findet Buddha, der Buddha erklärt ihm, dass er den Pakusati schon getroffen hat und dass der Pakusati ist, hat dritten Frucht schon verwirklicht und der Bambisara freut sich und dann sucht er weiter nach seinem Freund. Dann kommen Leute, die ihm sagen, ihr Freund ist nicht mehr. Dann erlasst ihn mit aller staatlichen Ehre, lässt ihn dann verbrennen und macht Stupa für ihn. Das ist dann Ende von unserer Geschichte. Soweit, was Wichtigste habe ich gesagt. Viel, alles können wir nicht erklären, aber hoffentlich. Alles, was wesentlich ist, habe ich erklärt und ich hoffe, dass Sie das zu Ihrem Nutzen für weiteren Weg, das ist ein Zustoß wird, für Anstoß für weitere Strebung, indem Sie erfolgreich, wenn indem wir erfolgreich werden möchten, müssen wir drei Sorten von Weisheit uns eignen. Weisheit von Herren, man muss theoretisch verstehen, was es zu tun gibt und wie man das macht. Dann man muss darüber nachdenken, genau konzeptuelle Klarheit gewinnen und sehr klar darüber sein, was man macht. Und dann bleibt nur übrig Yoga, Samatha, Vipassana. Und ich hoffe, dass diese Weisheit von Hören wird mit Nachdenken verbunden und mit weiteren Strebungen in Yoga, Samatha und Vipassana verbunden. Und jetzt machen wir kurze Pause und dann, wie immer, am Ende dann Metta-Meditation.